Hey, Diana, überarbeiten Sie sich nicht, witzelte er schwach. Sie gab keine Antwort. Javil hatte das künstliche Herz herangefahren und hielt ihr zwei Schläuche entgegen. Als Diana zum Skalpell griff, schaute ich wieder weg. Eine halbe Stunde später war er immer noch tot. Sie schalteten die Maschine ab und warfen ein Laken über ihn. Diana wusch sich das Blut von den Armen und sagte, »Ich muss mich umziehen, bin gleich wieder da.« Ich stand auf und verließ die Station. Ihre Kabine war gleich nebenan. Ich musste die Wahrheit wissen. Als ich die Hand hob, um an der Tür zu klopfen, schien sich plötzlich ein glühender Draht durch meine Nervenbahnen zu bohren. Ich klopfte mit der linken und Diana öffnete sofort. »Was? Ach, Sie brauchen etwas für die Hand.« Sie war halb ausgezogen, aber keine Spur verlegen. »Gehen Sie zu Javil.« »Nein, das ist es nicht. Was ist wirklich passiert, Diana?« »Also, na gut.« Einen Moment lang klang ihre Stimme gedämpft, weil sie die Uniformjacke über den Kopf zog. »Es war wohl meine Schuld. Ich ließ ihn eine Minute lang allein.« »Und er versuchte, sich zu erhängen?« »Genau.« Sie setzte sich aufs Bett und bot mir den Stuhl an. »Ich hatte Javil weggeschickt, weil sich jemand um Hillebeau kümmern musste. Dann ging ich selbst kurz nach vorn und als ich wiederkam, war er tot.« »Aber Diana, an seinem Hals war nichts zu sehen, keine Druckstellen, keine Blutergüsse, nichts.« Sie zuckte die Achseln. »Der Gürtel brachte ihn nicht um. Er hatte einen Herzanfall.« »Jemand gab ihm eine Spritze in die Herzgegend.« Sie sah mich prüfend an. »Das war ich, William. Adrenalin, die übliche Behandlung. Aber Blut tritt nur aus, wenn der Patient beim Ansetzen der Injektionspistole zurückzuckt.« »Er war also tot, als Sie ihm die Spritze gaben?« »So würde jede ärztliche Diagnose lauten.« Ihre Miene war ausdruckslos. »Kein Herzschlag, kein Puls, keine Atmung. Es gibt kaum eine andere Krankheit mit diesen Symptomen.« »Ich verstehe.« »Ist etwas... Was ist los, William?« Entweder hatte ich unwahrscheinlich Glück gehabt, oder Diana war eine sehr gute Schauspielerin. »Nichts. Aber jetzt muss ich mir wirklich etwas für die Hand geben lassen.« Ich öffnete die Tür. »Auf diese Weise bleibt mir eine Menge Ärger erspart.« Sie schaute mir ruhig in die Augen. »Ja, das stimmt.« In Wahrheit hatte ich nur ein Problem gegen ein anderes eingetauscht. Obwohl es mehrere neutrale Zeugen für Grobars Ableben gab, hielt sich das hartnäckige Gerücht, ich hätte Doktor als Saver befohlen, ihn ganz einfach zu beseitigen, weil ich selbst dabei gepfuscht hatte und mir die Mühe eines standrechtlichen Verfahrens ersparen wollte. Tatsache war, dass Grobar nach den Statuten der allgemeinen Militärgerichtsbarkeit überhaupt kein Verfahren zustand. Ich hätte nichts weiter tun müssen, als zu sagen, Sie, Sie und Sie, führen Sie diesen Mann nach draußen und erschießen Sie ihn. Und wehe dem Untergebenen, der sich geweigert hätte, den Befehl auszuführen. Mein Verhältnis zur Truppe wurde dennoch in gewisser Hinsicht besser. Wenigstens nach außen hin bezeugten sie jetzt mehr Respekt. Aber ich hegte den Verdacht, dass es sich zumindest teilweise um jenen billigen Respekt handelte, den man einem gefährlichen und unberechenbaren Brutalo entgegenbrachte. Und ich hatte einen neuen Spitznamen weg. Killer. Gerade als ich mich an den alten Vorderlader gewöhnt hatte. Wir kehrten bald zu unserem gewohnten Einerlei aus Drill und Warten zurück. Fast sehnte ich mich danach, dass die Taurier endlich auftauchten, um die Angelegenheit hinter mich zu bringen. So oder so. Die Truppen stellten sich schneller und besser auf die Situation ein als ich. Das war kein Wunder. Sie hatten einige fest umrissene Aufgaben und reichlich Freizeit, in der sie etwas gegen die Langeweile unternehmen konnten. Meine Aufgaben waren vielfältiger, boten aber wenig Befriedigung, da sich die Probleme, die bis zu mir durchsickerten, nur selten lösen ließen. Die Dinge, die sich angenehm und einfach aus der Welt schaffen ließen, wurden auf den unteren Ebenen erledigt. Ich hatte nie sonderlich für Spiel und Sport geschwärmt, aber nun wandte ich mich mehr und mehr diesen Beschäftigungen zu. Sie boten eine Art Sicherheitsventil, denn die Atmosphäre war so gespannt und klaustrophobisch, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht ins Lesen oder Studieren flüchten konnte. Also übte ich mich mit den anderen Offizieren im Degen- und Säbelfechten, arbeitete bis zum Umfallen an den Kraftmaschinen und hatte sogar ein Springseil im Büro. Die meisten anderen Offiziere spielten Schach, und zwar sehr viel besser als ich. Wann immer sie gegen mich verloren, hatte ich das Gefühl, dass Absicht dahinter steckte. Wortspiele waren schwierig, da sie meinen archaischen Dialekt kaum verstanden. Und ich hatte weder die Geduld noch das Talent, um ihr modernes Englisch zu erlernen. Eine Weile ließ ich mir von Diana Stimmungsaufheller verabreichen, aber auf Dauer hatten sie eine beängstigende Wirkung. Die Drogen machten mich auf eine gefährliche, schleichende Art abhängig, und so setzte ich sie wieder ab. Dann versuchte ich es mit einer tiefen Analyse bei Leutnant Wilbur. Es war unmöglich. Obwohl er mein Problem rein akademisch erfasste, gehörten wir nicht der gleichen Kultur an und redeten deshalb aneinander vorbei. Seine Ratschläge zu Sex und Liebe klangen so, als würde ich einem Leibeigenen des 14. Jahrhunderts erzählen, wie er besser mit seinem Pfarrer oder Grundherrn zurechtkommen könne. Darin lag letztlich die Wurzel meines Problems. Ich wusste, dass ich alles viel leichter ertragen hätte, den Druck und die Frustration als Kommandant, das in einer Höhle eingepfercht sein mit Menschen, die mir bisweilen fast so fremd erschienen wie der Feind, ja selbst die beinahe Gewissheit, dass dieser Krieg nur zu einem schmerzhaften Tod für eine sinnlose Sache führen konnte, wenn Mary Gay bei mir gewesen wäre. Und dieses Gefühl wurde immer stärker, je länger sich die Wartezeit ausdehnte. An diesem Punkt hakte Wilbur ein, beschuldigte mich, ich würde meine Lage romantisch verklären. Er wisse auch, was Liebe bedeute, er sei durchaus selbst verliebt gewesen, und die sexuelle Richtung eines Paares spiele dabei keine Rolle. Okay, das konnte ich akzeptieren. Dieses Klischee stammte noch aus der Generation meiner Eltern und war in meiner Generation auf vorhersehbaren Widerstand gestoßen. Liebe, fuhr er fort, Liebe sei eine zarte Blüte, Liebe sei ein zerbrechlicher Kristall, Liebe sei eine instabile Reaktion mit einer Halbwertszeit von etwa 8 Monaten. Geschwafel, entgegnete ich, und ob er nicht merke, dass er kulturelle Scheuklappen trage. In den 3 Jahrtausenden vor diesem Krieg hätten die Gesellschaften die Erfahrung gemacht, dass Liebe bis zum Tod und darüber hinaus währen könne, und wenn man ihn geboren anstatt ausgebrütet hätte, müsste man ihm das nicht eigens sagen. Worauf er eine geduldig tolerante Miene aufsetzte und wiederholte, ich sei nichts weiter als das Opfer meiner selbst auferlegten sexuellen Frustration und romantischen Verblendung. Rückblickend kann ich sagen, dass unsere Streitgespräche ein angenehmer Zeitvertreib waren, auch wenn sie mich nicht kurierten. Immerhin hatte ich einen Freund gewonnen, der ständig auf meinem Schoß saß. Es war der Kater, der wie alle seiner Art das besondere Talent besaß, Katzenfreunden aus dem Weg zu gehen und sich den Leuten an die Fersen zu heften, die entweder eine Tierhaarallergie oder eine Abneigung gegen kleine Schleicher haben. Wir hatten jedoch eines gemeinsam. Meines Wissens war er in weitem Umkreis das einzige heterosexuelle männliche Säugetier, außer mir. Man hatte ihn natürlich kastriert, aber das machte unter den gegebenen Umständen kaum einen Unterschied. Es waren genau 400 Tage vergangen, seit wir mit dem Bau des Stützpunkts begonnen hatten. Ich saß am Schreibtisch und kämpfte gegen die wachsende Unlust an, mich mit Hillebos neuem Dienstplan zu befassen. Der Kater lag laut schnurrend auf meinem Schoß, obwohl ich mich weigerte, ihn zu streicheln. Charlie Moore räkelte sich in einem Sessel und las irgendetwas im Bildgerät. Das Telefon klingelte. Es war die Kommandantin. »Sie sind da.« »Wie bitte?« »Ich sagte, Sie sind da. Ein taurisches Schiff ist soeben aus dem Kollapsarfeld aufgetaucht. Geschwindigkeit 0,8 C, Abbremsung mit 30 G über den Daumen gepeilt.« Charlie beugte sich über den Schreibtisch. »Was?« Ich verscheuchte den Kater. »Wann beginnen Sie mit der Verfolgung?« fragte ich. »Sobald Sie aus der Leitung gehen.« Ich unterbrach die Verbindung und begab mich an den logistischen Computer, der direkt mit seinem Zwilling an Bord der Masaryk 2 vernetzt war. Während ich das Ding zum Ausspucken von Daten zu bewegen versuchte, fummelte Charlie am Display herum. Das Display war ein Hologrammblock von ungefähr 1 Quadratmeter mal 1/2 Meter und so programmiert, dass es die Positionen von Saat 138, unserem Planeten und einer Handvoll weiterer Felsbrocken in der Umgebung anzeigte. Grüne Punkte markierten unsere Schiffe, rote Punkte die der Taurier. Nach den Berechnungen des Computers konnten die Taurier bei maximaler Abbremsung in frühestens 11 Tagen bei uns aufkreuzen. Allerdings setzte diese Zahl voraus, dass sie ständig linear verlangsamten, und da wir sie in diesem Fall wie Fliegen an der Wand zerklatschen konnten, war wohl anzunehmen, dass sie ähnlich wie wir eine Serie von Ausweichmanövern fliegen würden. Deshalb erstellte der Computer anhand hunderter von Aufzeichnungen über frühere Verhaltensmuster des Feindes eine Wahrscheinlichkeitstabelle. Zeit bis zur Feindberührung. In 11 Tagen Wahrscheinlichkeit 0,000001. In 15 Tagen Wahrscheinlichkeit 0,001515. In 20 Tagen 0,032164. In 25 Tagen 0,103287. In 30 Tagen 0,6763324. In 35 Tagen 0,820584. In 40 Tagen 0,982685. In 45 Tagen 0,993576. In 50 Tagen 0,999369. Mittelwert 28,9554 Tage. Wahrscheinlichkeit 0,500000. Es sei denn, Antopol und ihre Piratenbande landeten vorher einen Treffer. Die Chancen dafür, hatte man mir im Tank eingepaukt, standen etwas schlechter als 50-50. Aber ob es nun 28,9554 Tage oder 2 Wochen dauerte, bis sie bei uns auftauchten, wir hier auf dem Stützpunkt konnten nur dasitzen und abwarten. Wenn Antopol Erfolg hatte, würden wir nicht zu den Waffen greifen müssen, bis uns die regulären Garnisonstruppen ablösten und wir zum nächsten Kollapsar weiterzogen. Noch rührt sich nichts. Charlie verkleinerte den Maßstab auf dem Hologramm bis zum Minimum. Der Planet war eine weiße Kugel von der Größe einer Melone und die Masaryk 2 ein grüner Punkt zur Rechten, etwa 8 Melonen Durchmesser entfernt. Man konnte nicht beide gleichzeitig auf das Display bekommen. Noch während wir das Bild beobachteten, löste sich ein grüner Funke von dem grünen Punkt und schwebte davon, begleitet von einer geisterhaften 2. Eine Schrift in der linken unteren Ecke des Displays klärte uns auf. 2 ist gleich Verfolgungsdrohne. Andere Ziffern standen für die Masaryk 2, ein planetarisches Verteidigungsschiff und 14 planetarische Verteidigungsdrohnen. Diese 16 Schiffe waren nicht weit genug voneinander entfernt, um als getrennte Punkte zu erscheinen. Der Kater strich mir um die Beine. Ich nahm ihn auf den Arm und streichelte ihn. Hillebo soll die Leute versammeln. Es kann nicht schaden, wenn sie die Neuigkeit alle zugleich erfahren. Die Begeisterung der Männer und Frauen hielt sich in Grenzen, was ich ihnen nicht verdenken konnte. Wir hatten alle damit gerechnet, dass die Taurier viel früher angreifen würden, und als sie dann nicht kamen, wuchs die Überzeugung, dass sich unsere strategische Führung getäuscht hatte und der Feind überhaupt nicht mehr auftauchen würde. Ich befahl ein Training für den Ernstfall. Seit fast 2 Jahren hatte niemand in der Kompanie eine Hochleistungswaffe in der Hand gehalten. Also aktivierte ich ihre Laserstrahler und ließ die Granat- und Raketenwerfer ausgeben. Wir konnten nicht auf dem Stützpunkt üben, ohne die Alarmsensoren auszulösen oder den äußeren Verteidigungsring zu beschädigen. Deshalb schalteten wir die Hälfte der Gigawatt-Laserkanonen ab und begaben uns etwa 1 Kilometer hinter das Minenfeld, jeweils ein Zug unter meiner oder Charlies Führung, während Rusk im Stützpunkt blieb und die Frühwarnsysteme im Auge behielt. Falls sich irgendetwas näherte, sollte sie eine Leuchtpatrone abschießen, und der Trupp, der gerade draußen übte, musste versuchen, sich hinter den Verteidigungsring zurückzuziehen, ehe das unbekannte Flugobjekt über den Horizont kam und die Laserkanonen auslöste. Ihre Strahlen würden nicht nur den Eindringling vom Himmel holen, sondern auch unsere Leute in weniger als 0,02 Sekunden zu Asche verglühen. Wir konnten kein Material vom Stützpunkt für Zielscheiben entbehren, aber dieses Problem löste sich von selbst. Die erste Tachyonenrakete, die wir abfeuerten, riss eine 20 Meter lange und 10 Meter breite Schramme in den Fels. Dabei lösten sich Gesteinsbrocken von doppelter Mannshöhe bis zu Kieselsteingröße. Die Soldaten waren gut, viel besser als mit den primitiven Waffen im Stasisfeld. Als beste Übung für die Laser erwies sich eine Technik, die ans Tontaubenschießen erinnerte. Die Leute bildeten Zweierteams, die sich hintereinander aufstellten. Der vorn positionierte Schütze musste die Flugbahn der Gesteinsbrocken abschätzen, die sein Partner in unregelmäßigen Abständen in die Luft warf, und sie treffen, bevor sie wieder zu Boden fielen. Ihre Koordination von Hand und Auge war ungemein eindrucksvoll. Vielleicht hatte hier der Eugenikrat ausnahmsweise mal gute Arbeit geleistet. Selbst bei Steinen von Kieselgröße abwärts landeten die meisten 9 von 10 möglichen Treffern. Ich Fossil, an dem kein Gentechniker herumgebastelt hatte, verbuchte bestenfalls 7 von 10 Treffern, und das, obwohl ich weit mehr Übung als sie hatte. Ähnliches Geschick entwickelten sie im Umgang mit dem Granatwerfer, der wesentlich vielseitiger war als zu meiner Zeit. Anstatt genormter Bomben mit einem Standardantrieb konnte er 4 Geschosse mit 4 verschiedenen Gewichten und Reichweiten verwenden, und im echten Nahkampf, bei dem der Lasereinsatz zu gefährlich war, konnte man das Rohr des Granatwerfers abnehmen und den Rest mit Schrotmunitionmagazinen laden. Bei jedem Schuss löste sich dann eine Wolke von 1000 winzigen Fléchettes, die bei bis zu 5 Metern Abstand absolut tödlich waren und ab 6 Metern harmlos verpufften. Der Tachyonen-Raketenwerfer dagegen erforderte überhaupt kein Geschick. Man musste nur darauf achten, dass niemand hinter einem stand, wenn man ihn abfeuerte. Der Rückstrom der Rakete war noch mehrere Meter hinter dem Rohr gefährlich. Ansonsten visierte man das Ziel im Fadenkreuz an und drückte auf den Auslöser. Über die Flugkurve musste man sich kaum den Kopf zerbrechen, da die Rakete einen annähernd geraden Weg zurücklegte und ihre Fluchtgeschwindigkeit in weniger als einer Sekunde erreichte. Es hob die Moral der Truppe, dass die Leute endlich ins Freie kamen und mit ihrem neuen Spielzeug die Landschaft zerbröseln konnten. Aber die Landschaft setzte sich nicht zur Wehr. Ganz gleich, wie eindrucksvoll sich die Waffen im Moment darstellten, ihre wahre Wirkung hing davon ab, was uns die Taurier entgegenschleudern würden. Eine griechische Phalanx hatte vermutlich auch furchterregend ausgesehen, aber sie wäre gegen einen einzelnen Mann mit einem Raketenwerfer absolut hilflos gewesen. Und wie bei jedem Gefecht gegen die Taurier ließ sich aufgrund der Zeitdilatation nicht vorhersagen, über welche Waffen sie verfügen würden. Vielleicht war ihnen das Stasisfeld völlig neu. Oder vielleicht kannten sie ein Zauberwort, mit dem sie uns einfach verschwinden ließen. Ich war mit dem 4. Zug draußen, um Felsbrocken in Rauch und Asche zu verwandeln, als Charlie Kontakt zu mir aufnahm und mich bat, sofort zum Stützpunkt zu kommen. Ich übergab Heimov das Kommando und machte mich auf den Rückweg. Noch einer? Diesmal erschien unser Planet erbsengroß auf dem Holodisplay und etwa 5 Zentimeter von dem X entfernt, das die Position von Saat 138 markierte. Auf dem übrigen Feld waren 41 rote und grüne Punkte verteilt. Der Ziffernschlüssel bezeichnete Nummer 41 als Taurier Kreuzer 2. Haben Sie sich mit Antopol in Verbindung gesetzt? Ja. Da er meine nächste Frage voraussah, fügte er hinzu: Das Signal braucht hin und zurück fast einen Tag. 2 Taurierkreuzer, das war noch nie da. Aber das wusste Charlie natürlich ebenso gut wie ich. Vielleicht ist Ihnen dieser Kollapsar besonders wichtig. Kann sein. Also stand mit ziemlicher Sicherheit fest, dass sie uns in Bodenkämpfe verwickeln würden. Selbst wenn es Antopol gelang, den ersten Kreuzer auszuschalten, standen die Chancen, auch den zweiten zu erwischen, erheblich schlechter. Zu wenige Drohnen und Kampfschiffe. Ich möchte jetzt nicht in der Haut von Antopol stecken. Es wird sie nur etwas eher erwischen als uns. Ich weiß nicht. Wir sind ziemlich gut drauf. Sparen Sie sich die Zuversicht für die Truppen, William. Er verstellte den Maßstab, bis das Display nur noch 2 Objekte zeigte. Saat 138 und den neuen roten Punkt, der langsam näher rückte. Die nächsten 2 Wochen beobachteten wir auf dem Hologramm, wie diverse Punkte erloschen. Und wenn man das Wann und Wo kannte, konnte man sich ins Freie begeben und die Vernichtung live miterleben. Ein grell aufblitzender Funke, der nach etwa einer Sekunde verblasste. In dieser Sekunde hatte eine Nova-Bombe die millionenfache Energie eines Gigawatt-Lasers freigesetzt. Sie bildete einen Miniaturstern von 1/2 Kilometer Durchmesser, der so heiß wie das Innere der Sonne war, und verzehrte alles, was in ihre Nähe kam. Die Strahlung eines Fasttreffers konnte die Elektronik eines Schiffes für immer unbrauchbar machen. Ein Schicksal, das offenbar einem eigenen und einem gegnerischen Kampfschiff widerfahren war, da sie beide mit gleichbleibender Geschwindigkeit durch das System trudelten. Wir hatten in einem früheren Stadium des Krieges noch stärkere Nova-Bomben verwendet, doch war die Reaktionsmasse in größeren Mengen instabil und die Dinger detonierten mitunter noch an Bord des Schiffes. Offensichtlich hatten die Taurier das gleiche Problem, oder sie hatten die gesamte Technik von uns abgekupfert, denn auch sie gaben sich mit Nova-Bomben zufrieden, die weniger als 100 Kilogramm Reaktionsmasse besaßen. Und sie verwendeten in etwa das gleiche Verteilungsschema wie wir. Der Gefechtskopf zerbrach während der Annäherung auf sein Ziel in Dutzende von Stücken, und nur eines davon war die Nova-Bombe. Also blieben ihnen wahrscheinlich ein paar Bomben übrig, nachdem sie die Masaryk 2 und ihren Tross an Kampfschiffen und Drohnen erledigt hatten, und es konnte gut sein, dass wir mit unseren Waffenübungen nur Zeit und Energie verschwendeten. Ich zog durchaus in Erwägung, dass ich 11 Leute um mich scharen und mit ihnen an Bord des Fluchtschiffes gehen konnte, das wir gut hinter dem Stasisfeld versteckt hatten. Es war darauf vorprogrammiert, seine Insassen sicher nach Sterntor zu bringen. Ich überlegte sogar, wen ich mitnehmen würde, versuchte insgeheim eine Liste der 11 Personen aufzustellen, die mir mehr bedeuteten als der Rest. Wie sich zeigte, brachte ich bestenfalls 5 zusammen. Das hieß, dass ich die übrigen 6 wohl nach dem Zufallsprinzip auswählen musste. Aber ich verwarf den Gedanken wieder. Wir hatten eine Chance, vielleicht sogar eine verdammt gute Chance, selbst gegen einen voll bewaffneten Kreuzer. Es war sicher nicht einfach, eine Nova-Bombe so exakt zu zielen, dass wir in ihren Vernichtungsradius gerieten. Außerdem würde man mich nach der Ankunft wegen Fahnenflucht anklagen und exekutieren. Wozu sich also den Kopf zerbrechen? Die Stimmung besserte sich, als eine von Antopols Drohnen den ersten taurischen Kreuzer erwischte. Ihr standen, die zur planetarischen Verteidigung abgestellten Maschinen nicht mitgerechnet, immer noch 18 Drohnen und 2 Kampfschiffe zur Verfügung. Diese schwenkten nun herum, um den zweiten Kreuzer abzufangen, der zu diesem Zeitpunkt noch einige Lichtstunden entfernt war. 15 feindliche Drohnen schwirrten ihnen entgegen und versuchten, das zu verhindern. Und dann wurde die Masarik 2 von einer der taurischen Drohnen erwischt. Ihre Hilfsschiffe setzten den Angriff fort, aber es war ein Rückzugsgefecht. Ein Kampfschiff und 3 Drohnen flohen mit maximaler Beschleunigung aus der Kampfzone, zogen eine Schleife über die Ebene der Ekliptik und wurden nicht verfolgt. Wir beobachteten sie mit morbider Neugier, während der feindliche Kreuzer langsam rückwärts manövrierte, um dann Kurs auf uns zu nehmen. Das Kampfschiff versuchte offenbar nach Saat 138 zu entkommen. Niemand von uns fand das verwerflich. Im Gegenteil, wir schickten der Besatzung unsere besten Wünsche für die Heimkehr hinterher. Natürlich antwortete niemand, weil die Leute in ihren Beschleunigungstanks lagen. Aber die Funkanlage würde unsere Nachricht aufzeichnen. Es dauerte 5 Tage, bis der Feind den Planeten erreicht hatte und auf der uns abgewandten Hemisphäre in eine stationäre Umlaufbahn eingetreten war. Wir bereiteten uns auf die unvermeidliche Angriffsphase 1 vor, die aus der Luft und völlig automatisch erfolgen würde. Ihre Drohnen gegen unsere Laser. Ich verteilte 50 Leute im Stasisfeld für den Fall, dass eine der Drohnen durchkommen sollte. Im Grunde eine leere Geste. Der Feind konnte warten, bis sie das Feld ausschalten mussten und sie eine Sekunde später in Asche verwandeln. Charlie hatte einen verrückten Einfall, auf den ich beinahe eingegangen wäre. »Wir könnten Ihnen einen tödlichen Empfang bereiten.« »Wie denn?« fragte ich. »Der Stützpunkt ist mit Laserkanonen und einem Minenfeld umgeben. Aber ob das reicht?« »Nein, nicht die Verteidigungsanlagen. Ich meine den Stützpunkt selbst, hier unter der Erde.«